Fünf. MDR Kultur. Studiozeit. Morgen jährt sich zum 100. Mal der Geburtstag der Journalistin Margret Boveri. Als Auslandskorrespondentin deutscher Zeitungen wurde sie zur Spezialistin für deutsche und europäische Politik in der Zeit des Nationalsozialismus und des Kalten Krieges. Ein Thema, mit dem sie sich ihr Leben lang beschäftigte, war der Verrat. Ihm widmete sie ihr vierbändiges Hauptwerk »Der Verrat im 20. Jahrhundert«. In der folgenden Sendung »Wir lügen alle« erinnern Petra Stuber und Jochen K. Schütze an die heute fast schon in Vergessenheit geratene Autorin. Margret Boveri war eine eigenwillige Frau mit drei handfesten Leidenschaften. Die eine war Italien. Als Heranwachsende begleitete sie ihre Eltern, den Vater Theodor, Biologieprofessor in Würzburg, und die amerikanische Mutter Marcella, ebenfalls Biologin, zweimal zu längeren Forschungsaufenthalten an die Zoologische Station in Neapel. Die Pinienlandschaft, das Meer, die Menschen blieben ihr in Erinnerung. Während des lustlosen Studiums, ab 1920 belegte Margret Boveri in Würzburg erst Zoologie, später Germanistik, Anglistik und Geschichte, fiel ihr Italien wieder ein. Mit kleinen Aktiengeschäften hatte sie bald genug erspekuliert, um für ein paar hundert Lire eine Reise nach Florenz zu kaufen. In den billigsten Zügen mit stundenlangen Aufenthalten in übelriechenden Wartesälen in Innsbruck und mitten in der Nacht in Bologna. Ich fuhr als Selbstversorgerin, hatte eine gute Adresse gesagt bekommen, ein winziges Zimmer auf dem Dach eines sechsstöckigen Hauses. Das Dach stand mir als Terrasse zur Verfügung. In einer windgeschützten Ecke kochte ich auf einem kleinen Spirituskocher mit Meter Brennspiritus die Eier oder Kartoffeln oder Tomaten, die ich für wenige Solde auf der Straße kaufte. Noch rebellierte ich nicht gegen die Pflicht, Renaissance schön zu finden. Gewissenhaft besah ich, was unter den Medici an Kunst entstanden war. Mein Glück bestand in Ausflügen in die toskanische Landschaft. Die Autobusse waren alte Ratterkästen, aber billig. Das größte Glück war, niemand weiß, wo ich jetzt bin. 1925 fuhr sie mit der Cousine aus dem reichen Schweizer Familienteil, der Onkel Walter war Mitbegründer des Großunternehmens Braun Boveri, nach Rom und Neapel. Als die Zoologische Station 1927 eine neue Sekretärin brauchte, unterbrach Margret Boveri das Geschichtsstudium, das sie inzwischen in München aufgenommen hatte, und ging für 3 Jahre nach Neapel. Richtiger, sie fuhr im eigenen Auto. Nach Neapel bin ich im Matis gefahren mit der Mama. Es war ein Abenteuer. Wenige Wochen nach dem Führerscheinexamen. Der Matis hat schon gebockt auf einem Pass zwischen Bologna und Florenz. Ich habe stundenlang versucht zu reparieren. Das Kupferröhrchen zum Vergaser ist dabei zerbrochen. Isolierband zum Flicken. Die Straßen in Italien waren 1927 noch ganz fürchterlich. Für die 240 Kilometer Rom-Neapel haben wir einen ganzen Tag gebraucht. Da war ich wohl nahe am Verzweifeln. Löcher, einen halben Meter tief. Autos und Motoren waren ihre zweite Leidenschaft. Von dem Erbe, das ihr der berühmte Onkel Wilhelm Konrad Röntgen hinterlassen hatte, kaufte sie ihr erstes eigenes Auto. 1938 fuhr sie mit einem alten Buick durch die Türkei, Syrien, den Libanon, Irak und Persien und 1940 auf der Landstraße von Kalifornien nach New York. 1944 nach Deutschland zurückgekehrt, hatte sie eine verrückte Idee. Ich wollte gegen das Ende zu, wenn, wie ich erwartete, der Pressebetrieb alarmte und der Männermangel akuter wurde, Taxichauffeur werden. Ich bildete mir ein, ich würde daraufhin die Besatzungsmachtoffiziere, vor allem Amerikaner und Engländer, fahren können und im Mithören ihrer Gespräche noch über den Lauf der Welt informiert bleiben, in der Zeit, in der die Deutschen nachrichtenmäßig auf Hungerkost gesetzt würden. Dieser kindische Plan, wie sie ihn selbst nannte, zeugt von Margret Boveris dritter und größter Leidenschaft. Sie wollte Bescheid wissen und dafür sorgen, dass auch die anderen Bescheid wissen. So wurde sie Journalistin. Schon ihre Autofahrt nach Neapel hatte publizistische Folgen. 1928 erschien in der Frankfurter Zeitung Margret Boveris erster Artikel, »Munteres Mädchen am Volant«. Eigentlich wollte sie in die Außenpolitik. Sie setzte ihr Studium in Berlin an der Hochschule für Politik fort und promovierte 1932 in Geschichte. Da sie der Meinung war, die Länder kennen zu müssen, über die sie politisch urteilen sollte, reiste sie viel, unter anderem nach Spanien und Marokko, nach Paris und London. Eine Stelle beim Auswärtigen Amt oder beim Völkerbund schwebte ihr vor, aber dafür waren die Zeiten schlecht. Frauen waren in solchen Ämtern die Ausnahme, und 1933 machte der Machtantritt der Nazis ihre politischen Pläne zunichte. So stellte sie sich Juli 1934 im Berliner Verlagshaus Mosse bei Paul Schäffer vor, dem Chefredakteur des renommierten Berliner Tageblatts, einer der führenden Zeitungen Deutschlands. Zu den Mitarbeitern zählten im Ressort Politik Franz Oppenheimer und Rudolf Hernstadt, Chefkritiker war Alfred Kerr, im Feuilleton schrieben Heinrich und Thomas Mann, Else Lasker-Schüler, Stefan Zweig, Gerhard Hauptmann, Alfred Döblin, Hermann Hesse und viele andere. Kein Wunder, dass die Zeitung bei diesem Spektrum 1933 in Schwierigkeiten geriet. Dass sie trotz scheußlicher Kompromisse mit dem Propagandaministerium bis 1937 auch als Zeitung der Juden in Berlin überleben konnte, verdankte sie Paul Schäffer. Der konservative Liberale Schäffer hatte jahrelang politische und journalistische Erfahrungen in der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten gesammelt. Als die deutschen Intellektuellen diskutierten, ob sie Hitlerdeutschland verlassen oder bleiben sollten, bis der Spuk vorüber wäre, kehrte Schäffer aus den USA nach Deutschland zurück. Das konnte kaum ein Freund oder Kollege verstehen. Margret Boveri aber hat ihn verteidigt. Unter Paul Schäffers Ägide machte sie sich einen Namen mit Leitartikeln wie »Die Flottenfrage im Wandel der Politik«, »Die Durchdringung des vorderen Orients« oder »Zur Konferenz der Balkanmächte«. Vor allem aber teilte sie Schäffers Haltung in der Frage der Emigration. »Dableiben«, war die Antwort. »Um jeden Preis dabei sein, miterleben, schreibend die Dinge objektivieren, jede noch so geringe Chance zur richtigen Information nützen«, durch sachliche Aufklärung allen Sprachregelungen zum Trotz wenigstens zwischen den Zeilen subversiv wirken, auf die genaueren Lesegewohnheiten in Zeiten der Diktatur vertrauend. Brennpunkte des politischen und geistigen Denkens schaffen auf Feldern, die von den Nazis noch nicht besetzt waren. Die vernachlässigte Außenpolitik eignete sich besonders dafür. Sie hatten die Vision eines dritten Orts, einer Gegenposition auf dem Boden des Dritten Reiches, im Gedanken an die Zeit danach. Schäffer hielt mit dieser Strategie bis 1937 durch. Dann musste er emigrieren. Margret Boveri kündigte nach seinem Weggang und schlug sich als Korrespondentin der Frankfurter Zeitung in Stockholm und New York durch. Nachdem die USA in den Krieg eingetreten waren, wurde sie verhaftet, interniert und als Mitarbeiterin einer deutschen Zeitung nach Europa abgeschoben. Nach einem kurzen Zwischenspiel in Lissabon und Madrid kehrte sie 1944 freiwillig nach Berlin zurück. In Berlin entstand, in Form von Briefen an eine Freundin in Zürich, ein einzigartiges autobiografisches Dokument über die letzten Kriegswochen und die Zeit nach der Kapitulation. Tage des Überlebens, Berlin 1945. Was diese Aufzeichnungen so überraschend macht, ist die ungeheure Erhöhung des Lebensgefühls durch die dauernde Nähe des Todes. Für die Buchausgabe 1968 notierte Margret Boveri: Im Wiederlesen dieser Briefe und Postkarten ist mir erst zum Bewusstsein gekommen, warum bei vielen von uns die Erinnerungen an die schlimmen Jahre, Bombenzeit, Russenzeit, Erfrierungs- und Hungerwinter 1946-47, Blockadejahr 48-49, Erinnerungen an Hochzeiten sind. Ich war in den Jahren, in denen es nichts zu kaufen gab, so glücklich, dass ich damals beschloss, in sogenannten guten Zeiten keine Apparate, ob Rollei Flex oder Plattenspieler mehr zu kaufen. Das hohe Lebensgefühl äußerte sich zum Beispiel in der Sorgfalt, mit der sich die Autorin fast täglich um frische Blumen kümmerte. Oder in dem ästhetischen Reiz, den die Bombenangriffe und die schaurig schönen Brände bei Nacht auf sie ausübten. Am tiefsten steckte ihr aber im Blut, schrieb sie, den großen historischen Augenblick, das Ende von Berlin mitzuerleben und für andere festzuhalten. Darin fühlte sie sich Goethe verwandt, ihre liebsten Lektüre zu dieser Zeit, jenem Goethe, der sich während der Kampagne in Frankreich aus lauter Neugier in Lebensgefahr brachte und so stolz darauf war, einem weltgeschichtlichen Ereignis beizuwohnen. Tage des Überlebens ist eine aufschlussreiche Lektüre für alle, die sich fragen, wie man es zu jener Zeit überhaupt in Deutschland ausgehalten hat. In der Entscheidung für Deutschland kündigte sich aber außerdem Margret Boverys Lebensthema an, die Frage des Verrats. Durch ihr vierbändiges Hauptwerk »Der Verrat im 20. Jahrhundert«, das zwischen 1956 und 1960 erschien, ist sie auch heute noch ein Begriff. Als sie vor der Alternative stand, in Madrid zu bleiben oder mitten im Krieg nach Deutschland zu gehen, schrieb sie: »Ich habe bei alledem ein verstecktes Gefühl, dass ich an irgendetwas Verrat treibe. Ich weiß nicht, ob an mir selbst. Der Drang nach Deutschland kommt doch auch daher, dass ich fürchte zu entwurzeln, wenn ich zu lang weg bin.« Wer aber während des Nationalsozialismus in Deutschland geblieben war, sah sich nach dem Krieg mit dem Vorwurf der Mitschuld an den Verbrechen der Nazis konfrontiert. Nun war die Boveri nicht nur geblieben bzw. zurückgekehrt, sondern hatte in all den Jahren für eine große Zeitung gearbeitet. Zeitungen waren, neben dem Rundfunk, Hauptinstrumente nationalsozialistischer Propaganda und unterlagen strengster Aufsicht. Margret Boveri gehörte also ganz offensichtlich zu jenen, die, obwohl sie gegen Hitler waren, mitgemacht hatten. Dass es schwer, wenn nicht gar unmöglich sein würde, diese doppelte Tatsache Außenstehenden oder Nachgeborenen zu vermitteln, hat sie sehr bald gemerkt. Gleichzeitig war sie davon überzeugt, dass ihre Haltung repräsentativ für viele Deutsche während der Nazizeit war. Daraus entstand die Motivation für die Bücher, die Margret Boveri nach dem Krieg veröffentlicht hat. Tage des Überlebens, Wir lügen alle, Der Verrat im 20. Jahrhundert und selbst noch für die Aufsatzsammlung Die Deutschen und der Status Quo. Sie sollten die Position zwischen NS-Anhängerschaft und aktivem Widerstand gegen die Nazis, den dritten Ort zwischen Emigration und innerdeutscher Gefolgschaft, dokumentieren und legitimieren. Wie groß dabei die Gefahr war, vom rückschauenden Standpunkt die eigene Geschichte zu verklären und schön zu färben, hat sie reflektiert, ohne ihr entgangen zu sein. Ihre Bücher sind ein seltenes Gemisch aus aktueller Politik, Geschichte, eigener Erfahrung und einem Schuss Philosophie. Sie sind eine Fundgrube für den, der Einzelheiten der deutschen Innen- und Außenpolitik während der NS-Zeit und der Zeit des Kalten Krieges wissen will. Hier finden sich Namen und Vorgänge, die oft nur durch die damalige Tagespresse gingen und durch das Raster der Geschichtsbücher hindurchgefallen sind. Margret Boveri, die Geschichte nur durch ihre Details für verstehbar hielt, hat sie als akribische Beobachterin archiviert. Genau deshalb ist ihr Verrat im 20. Jahrhundert eine anstrengende Lektüre gegen das vereinfachende Einheitsgerede von der deutschen Geschichte. In früheren Zeiten, so eröffnete Boveri ihr Nachdenken über den Verrat, war die Landschaft des Verrats übersichtlich. Es gab klare Zugehörigkeiten, Feindschaften und Treueschwüre. Untertanen verrieten ihre Herren, Ketzer übten Verrat an der Kirche, auf Landesverrat stand der Tod. Später, mit der Aufklärung und der Französischen Revolution, wurde die Situation komplizierter. Die Werteordnungen von Nationen, Religionen und Ideologien durchkreuzten einander immer mehr. Die Landschaft des Verrats verzweigte sich. Der Inhalt des Verrats wechselt, indem sich das Rad der Geschichte dreht. Heute werden als Helden oder Märtyrer die gefeiert, die gestern als Verräter gehängt wurden und umgekehrt. Aber der Verrat bleibt bei uns, als sei er der dauernd sich wandelnde Schatten, der den stärker und schwächer werdenden, höher und tiefer steigenden Lichtern unserer Epoche zugehört. Im 20. Jahrhundert wurde der Verrat schließlich allgegenwärtig. Ein Massenphänomen, ein Kennzeichen des Jahrhunderts. Das 20. Jahrhundert, zu dessen Beginn Margret Boveri geboren wurde, erlebte sie als den Gipfel einer großen Veränderung, einer Um- und Unordnung, in der ehedem stabile Wertesysteme zusammenstürzten. Dieser Umsturz sorgte einerseits für Entwurzelung und Bindungslosigkeit der Menschen. Andererseits entstand eine noch nie dagewesene Sehnsucht nach Heimat und Geborgenheit. Hierin sah Boveri die Invarianten jeden Verrats, ganz gleich, wer verrät und was verraten wurde. Am Ende der 4 Bände resümierte sie: Um etwas verraten zu können, muss man eine Beziehung entwickelt haben, die Loyalität mindestens einschließt, wenn sie nicht überhaupt Bedingung dieser Beziehung ist. Den Konflikt zwischen Bindung und Bindungslosigkeit spürte die Boveri an sich selbst sehr genau. Einerseits war sie aufgeklärt und modern mit ihren Vorlieben für Autos, schnelle Informationen und ihren Reisen in die ganze Welt. Andererseits war sie konservativ und national. Sie fühlte eine altmodische Verbundenheit mit Deutschland, nannte es ihre Heimat, wollte ihm treu sein und es nicht verraten. Ihr größtes Interesse gehörte deshalb jenem Widerstand gegen Hitler, der in Deutschland selbst geleistet wurde. Hier fielen Verrat und Widerstand zusammen. Im ganzen besetzten Europa hat es Widerstand gegen Hitler gegeben. Aber nur in Deutschland konnte dieser Widerstand als Verrat ausgelegt werden. Denn er galt nicht einer Fremdherrschaft, sondern der eigenen Regierung. Im zweiten Band der Schrift über den Verrat untersuchte sie deshalb die Aktivitäten derer, die in Deutschland geblieben waren. Unter dieser Prämisse behandelte sie Personen, die sonst aufgrund ihrer unterschiedlichen politischen Ziele kaum nebeneinander gestellt worden sind. Hohe Militärs in führenden Wehrmachtspositionen, wie der Admiral Walter Wilhelm Canaris, stehen neben den Mitarbeitern der Roten Kapelle, Arvid Harnack und Harro Schulze-Boysen, der nationalkonservative Karl Gördeler neben Graf von Stauffenberg und dem gescheiterten Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944. Boveri war der Überzeugung, dass wirksamer Widerstand nur im eigenen Land geleistet werden konnte. Am besten in den führenden Positionen des Staates. Man muss die Spielregeln des Staates befolgen, um sie gegen ihn zu benutzen. Über den Admiral Canaris schrieb sie: Er hat erkannt, dass ein Sturz des Regimes nur von Menschen ausgehen kann, die an einflussreicher Stelle innerhalb der Regierung und der Wehrmacht stehen. Dass Boveri hier jenen dritten Ort zwischen Emigration und Affirmation und damit ihre eigene Haltung zu Deutschland legitimierte, liegt auf der Hand. In den beiden folgenden Bänden des Verrats im 20. Jahrhundert behandelte Margret Boveri den Verrat am Kommunismus sowie die Wendungen in der amerikanischen Politik zwischen Roosevelts New Deal und McCarthys Säuberungen. Wie stark das Thema ihr eigenes Leben berührte, erfährt man auch aus ihrer Autobiografie Verzweigungen, die 2 Jahre nach ihrem Tod, Margret Boveri starb 1975, in der Redaktion von Uwe Jonsson erschien. Uwe Jonsson hatte Margret Boveri 1968 kennengelernt. Sie war ihm als Zeitzeugin bei seiner Arbeit an den Jahrestagen wichtig. Er muss sie sehr beeindruckt haben. Sie gab Auskünfte, die er für seinen Roman verwerten konnte. Er bat sie, ihre Erinnerungen niederzuschreiben und ließ sich gemeinsam mit seiner Frau ihre Geschichten von einem Tonbandgerät erzählen. Dabei kam es zu harten Auseinandersetzungen über die Frage der Emigration. Uwe Jonsson verurteilte Margret Boveris Haltung. Die Tatsache, dass sie für eine Zeitung schrieb, in der gleichzeitig über Rassenschande, Urteile und anderes Antisemitisches berichtet wurde, hielt er für Kollaboration. Das verstehe ich nicht, dass ihr Selbstverständnis sich mit diesen Vorfällen vertragen hat. Nicht nur, indem sie in Deutschland blieben, sondern indem sie durch ihre Mitwirkung die Zeitung möglich machten. Das Deutschland, dem Sie sich zugehörig fühlten, war nicht das, in dem Sie aufgewachsen sind. Sie haben sich eine Lebensmöglichkeit geschaffen, in der Sie rund um sich zu umgeben trachteten mit einer Atmosphäre guter Taten, guter Freunde. Sie haben sich kleine Alibis verschafft durch eingeschmuggelte Adjektive oder Nebensätze. Im Zentrum immer Frau Boveri, die ihre nicht genau durchdachten, aber vorhandenen Bedürfnisse in dieser Art befriedigte. Das nenne ich amoralisch. Margret Boveri wehrte sich. Sie verwies auf Thomas Mann oder Ernst Bloch, die zu lange geblieben waren, und führte den Kollegen Sebastian Haffner als Beweis für die Schwierigkeit des richtigen Urteils an. Haffner habe es noch 1936 selbstverständlich gefunden, dass sie blieb, und dann nach dem Krieg erklärt, er hätte es ihr übel genommen, dass sie 1944 zurückgekehrt sei. Ihr größter Trumpf war aber Heinrich Krespal. Diese Romanfigur aus Jonssons Jahrestagen war 1933 aus England nach Deutschland zurückgekehrt. Und über den jüdischen Tierarzt Arthur Semich heißt es in den Jahrestagen: Arthur brachte es einfach nicht fertig, wegzugehen aus einem Lande, in dem alle so sprachen wie er, wenn sie auch in manchem anders dachten. Erinnert das nicht an Paul Schäffer, für den die Bindung an Deutschland stärker war als der Abscheu vor der Hitlerregierung? Wie konnte man dem Heimweh moralisch kommen? Gegenüber Margret Boveri aber blieb der Wahrheitsfanatiker Uwe Jonsson inquisitorisch und selbstgerecht, bis sie darauf verzichtete, sich ihm zu vermitteln. Sie akzeptierte die moralische Verurteilung, jedoch nicht die Auffassung, dass sie hätte emigrieren sollen, und wies auf eine Dimension der Angelegenheit jenseits aller Moral. Ich glaube, es gibt Zeiten, in denen eine fundamentale Differenz so eingewurzelt ist, dass es unmöglich wird, sie mit Vernunft auszuhandeln, dass sie in andere Tiefen reicht als die Fragen der Moral. Die eigenartige Liberalität, die mit ihrer Abneigung gegen Moral Indignation einhergeht, war Margret Boveris politisches Credo. Im Nachwort zu »Wir lügen alle« stellte sie die Frage, was falsch war am Bleiben, und antwortete: die selbstzufriedene innere Emigration. Dass man sich von den Nazis fernhielt und sie pauschal ablehnte, hat wahrscheinlich mehr Schaden angerichtet, als es zur eigenen Integrität beitrug. Denn so verpasste man die Möglichkeit, Zweifelnden etwa oder Abtrünnigen des Regimes Rückhalt zu geben und Keile in die Bewegung zu treiben. Man hat es versäumt, das menschliche Klima zu verändern, von dem schließlich alle Politik abhängt. In den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg war Margret Boveri vehement gegen die Spaltung Deutschlands und registrierte mit Argusaugen jeden Schritt, der sie vorantrieb. Getreu ihrer Maxime, Kritik an der Politik eines Landes dürfe nur im jeweiligen Land selbst geübt werden, polemisierte sie gegen die Adenauer-Regierung und die Deutschlandpolitik der Westalliierten. Dass die Währungsreform zuerst im Westen Deutschlands durchgeführt wurde und dass die BRD als erster der beiden deutschen Staaten gegründet wurde, hielt sie für einen Skandal. Permanent, so Boveri, wurde aber der Sowjetunion und der DDR die Schuld an der Spaltung Deutschlands gegeben. Dabei täten auch die Westmächte und die BRD alles, um die Wiedervereinigung Deutschlands zu verhindern. Margret Boveri war keine Sympathisantin des Kommunismus, aber sie war eine kluge Frau. Sie begriff, dass sich einander bekämpfende Systeme ähnlich sind und fand diese Spiegelstruktur in der Deutschlandpolitik zur Zeit des Kalten Krieges bestätigt. Deshalb forderte sie, man möge doch den Gegner ebenso ernst nehmen wie sich selbst. Man solle die Sowjetunion und die DDR in ihrer Geschichte und ihren Motiven genau studieren, als gleichberechtigte Verhandlungspartner akzeptieren und jede Provokation vermeiden. Man dürfe die Bürger der DDR keinesfalls dafür verurteilen, dass sie in ihrem Lande blieben, sondern müsse sie darin unterstützen. Es lag in der Logik eines solchen Denkens, dass sich die Boveri bald von ihrer Hoffnung auf eine schnelle Wiedervereinigung Deutschlands verabschiedete und ganz und gar gegen die öffentliche Meinung in der BRD schon Mitte der 50er Jahre für die Anerkennung der DDR warb. Im Juni 1954 veröffentlichte der Merkur ihren Aufsatz »Die Deutschen und der Status quo«, mit dem sie eine heftige Debatte zur Deutschlandpolitik der Bundesrepublik vom Zaun brach. Verhandlungen seien die einzige Chance, auf lange Sicht die Grenzen zwischen beiden Staaten aufzuheben und Deutschland im Zusammenhang mit einer gesamteuropäischen Staatenkonföderation wiederzuvereinigen. Dafür zu sorgen, dass die Regierungen beider Länder ihre Politik des Kalten Krieges einstellten, sei Aufgabe der kritischen Geister in der BRD und der DDR. Falls die Linie der Bonner Politik nicht zu ändern, falls eine elementare Volksbewegung wegen mangelnder Kenntnisse und Einsichten nicht zu erzielen ist, falls die Vertreter Bonns und Pankows nicht an einen Tisch zu bringen sind, dann bleibt für die, die anders denken, nur eines übrig: in der Bundesrepublik gegen die offizielle Politik Bonns zu wirken, in der Deutschen Demokratischen Republik gegen Pankow zu arbeiten. Aber nicht umgekehrt, von der Bundesrepublik gegen Pankow, wie es heute unter Assistenz der Besatzungsmächte so gern geübt wird. Daraus könnte mit der Zeit für Bonn vielleicht die Möglichkeit einer Initiative entstehen, einer selbstständigen deutschen Aktion, die sich auf den sichtbar gewordenen Willen des Volkes stützt. Die Politik der Koexistenz zweier deutscher Staaten, wie sie Margret Boveri schon 1954 vorgeschlagen hatte, wurde mit der SPD in den 70er Jahren zur offiziellen Regierungspolitik der BRD. Willy Brandt, Egon Bahr und auf oft anarchische Weise Herbert Wehner initiierten damals jene positive Ostpolitik, durch die es zu Gesprächen zwischen Ost- und Westpolitikern, zu Verträgen in Wirtschaft und Kultur und zu modifizierten Reisebedingungen kam. Die Geschichte scheint Margret Boveri recht gegeben zu haben. Sie hatte in den 50er Jahren in der BRD gegen die offizielle Politik gewirkt und konnte in den 70er Jahren miterleben, wie sich die Politik in ihrem Sinne veränderte und die Annäherung der beiden deutschen Staaten begann. Wir lügen alle. Eine Sendung zum 100. Geburtstag von Margret Boveri, von Petra Stuber und Jochen K. Schütze. Es sprachen Elke Domhardt, Thomas Vogt und Klaus Zippel. Regie Stefan Karnis. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2000. Es ist jetzt 19:30 Uhr.